Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Markus-Evangelium, 3. Kapitel, Vers 31 bis 35. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte: Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Gott segne dieses Wort. Die wahre Familie von Jesus. Also was passiert hier nun gerade? Was haben wir gerade gelesen? Wir lesen hier gerade, dass Jesus lehrt und als er hier ist, als er Mensch geworden ist und hier lehrt und Leute zu ihm kommen, um von ihm zu lernen und über ihn zu lernen, da erfahren wir, dass die wahre Familie von Jesus nicht immer die unmittelbare Familie ist, sondern Jesus' Bild und Jesus' Verständnis von seiner Familie, der gottgegebenen Familie, ist, dass es letztendlich alle Menschen potenziell sind, aber besonders die, die ihm folgen und ihm zuhören. Und das ist hier, da nutzt er hier die Gelegenheit aus, um auf sich wieder selber zu verweisen, wo er fragt: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und wir lernen hier über Gottes, die Familie Gottes. Und das sind wir Menschen, die wir zu Jesus Christus kommen und ihn als unseren Erlöser anerkennen und als reuige Sünder zu ihm kommen und nicht nur die Erlösung erfahren, sondern auch seinen Willen tun. Denn wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder oder meine Schwester und meine Mutter. Und den Willen Gottes können wir nur erfahren, wenn wir wissen, wer Christus ist, wir verstehen, wer Christus ist, warum er gekommen ist. Und da lädt uns hier das Markus-Evangelium ein, mehr über Jesus Christus zu erfahren und dann eben in seinem Willen, Gottes Willen zu tun. Und das ist dann nämlich sein Versprechen, was wir dann für uns einnehmen können, die wir die Erlösung erfahren, nicht nur, wenn wir sterben, sondern jetzt schon hier im Leben, Gottes Arbeit zu tun. Und das ist zum einen vor allem anderen über Jesus Christus zu erzählen und vor allem in die Bibel zu führen und dass Menschen erstmal die Bibel überhaupt öffnen. Deswegen sage ich ja immer, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Und nur so, nur dadurch können wir wissen, was Gottes Willen ist und Gottes Willen tun. Und das ist hier, wie wir durch den Heiligen Geist ein für alle Mal als die Erlösung Christus haben, in unserem Herzen persönlich eine Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Und das ist die Einladung hier. Es gibt keinen anderen Weg, das ist die einzige Möglichkeit. Und das ist das Entscheidende hier. Deswegen tun wir gut daran, alles, was wir können, über Jesus Christus zu erfahren. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, wie du die wahre Familie von dir, von Jesus uns darstellst und den Menschen damals vor 2000 Jahren als auch uns heute einlädst, zu verstehen, dass es nicht unsere unmittelbare Familie ist, Gottes Familie, sondern deine Familie ist ganz anders. Wir, die wir als reuige Sünder zu dir kommen, bilden dann mit dir als unserem himmlischen Vater die himmlische Familie sozusagen und haben halt hier die Aufgabe, als wo wir am Leben sind, anderen Menschen von dir zu erzählen und dass andere zu dir kommen können und entscheiden können, durch ihren freien Willen zu dir zu kommen und diese Entscheidung möglichst früher als später zu tun, denn es gibt keine zweite Möglichkeit, es gibt keine zweite Chance. Und wir danken dir eben für dein Wort hier, du bist das Wort und wie du uns hier ins Herz sprichst. Danken dir, Herr Jesus, lieben dich und beten dieses in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.